Fick mehr kommt, labert nur weiter, wenn man sich die Finger dreckig, so wie ein Lagerarbeiter. Ich hab alles andere vor, es rückzutreten, nur weil mich ein paar Bitches hinter meinem Rücken reden. Das ist die Wahrheit, und der Rest sind Lügen. Du bist zwar Kritik, aber solltest besser rappen üben. Du bist nicht auf meinem Level, denn im Rap ist Standard. Komm, renn zu Mama, ich fick dich wie am Presslufthammer. Ich mach jetzt kurz Prozess sein, und das gefällt, Freundchen, du bist nicht fresh. Meine Argumente überzeugen jeden Hater. Meine Argumente sind zu treffen wie ein Baseballschläger. Die Leute schauen Richtung Himmel, sagen, der fliegt zu hoch, das wird ein Homerun. Ich hab von der ersten bis zur letzten Strophe eine 100%ige Trefferquote. Ich war immer up to date, doch bin hier mitgelaufen. Und wie ihr hören könnt, hab ich ein Mixtape draußen. Seid euch sicher, dass eine Menge folgen wird. Ich schlaf so lange, bis ich am Ende kollabier. Und mit jedem Tag wächst meine Zielgruppe. Meine Spuckfeuer so, als würde ich Benzin schlucken. Es gehört mehr dazu, es so passt zu rappen. Ich sag nichts mehr, ich lass Zart nicht sprechen.